Ja, ich habe heute zwei Menschen am Telefon und möchte sie gerne interviewen. Ja, es ist vorher aufgezeichnet. Genau. Und zwar geht es um den Jamnitzer Platz in Nürnberg. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen oder auch nicht? Wenn nicht, macht das nichts, weil ich habe jetzt die betroffene Person da, den Jan, der da einen Prozess führen muss. Und eine Genossin von Auf der Suche Nürnberg, die auch in dem Soli-Kreis für Jan ist. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, hi, schön. Danke, dass wir da sein dürfen oder können. Hallo, danke für die Einladung. Ja, und genau, da ich nicht selber so arg viel erzählen muss, würde ich auch und ihr auch viel, viel besser Bescheid wisst. Ihr seid ja vor Ort aktiv. Was hat es denn mit diesem Jamnitzer Platz auf sich? Wo ist da die Problematik? Okay, dann fange ich am besten gleich einfach mal an. Der Jamnitzer Platz ist so ein Zentral, also ist eigentlich so ein Zentrum eines sehr gentrifizierten Viertels, und zwar ist es Gossenhof. Das ist eigentlich ganz klassisch, wie es so überall mit der Gentrifizierung läuft. Es war immer ein klassisches Arbeiterinnenviertel, was auch von unten praktisch genutzt und aufgebaut wurde, und nach kamen jetzt immer mehr Yuppies ins Viertel und versuchen natürlich ArbeiterInnen und Linke und sämtliche Leute, die schon seit Jahren im Viertel wohnen, zu vertreiben. Zentrum dieses Viertels ist eben der Jamnitzer Platz, der noch immer von sämtlichen, sag ich mal, Gesellschaftsschichten genutzt wird und einfach jeden Tag wirklich ein buntes Treiben herrscht. So, genau. Was natürlich den neuen AnwohnerInnen nicht gefällt, ne? Also muss man schon sagen, so, das Viertel soll halt Gossenhof, soll zwar schick sein, soll modern sein, es soll bunt und hip sein, aber es soll eben auch um 22 Uhr sozusagen die Gehsteige hochgeklappt werden und praktisch die sichtbare Armut soll allgemein aus dem Viertel verschwinden. Und das alles spielt sich schon sehr zentral am Jamnitzer Platz ab, genau. Deswegen führen wir das ja Interview ja. Und zwar hat ja Jan jetzt einen Prozess am Laufen. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass dort auch die NutzerInnen des Jamnitzer Platz sich auch nicht unbedingt gefallen lassen, dass sie dort nicht erwünscht sind von der neuen AnwohnerInnenschaft. Habt ihr da Aktionen gemacht oder wie läuft das da ab? Oder kommt da einfach nur, ihr sitzt da einfach nur rum, benutzt halt den Raum, ist ja ein öffentlicher Raum, was ja auch gut ist, dass es die gibt. Und dann kommen die Cops, stressen halt rum. Also nochmal genauer, also die erste Frage, gibt es dazu auch direkt Aktion, um halt darauf aufmerksam zu machen, auf die Gentrifizierung um den Jamnitzer Platz in dem Stadtteil und wie genau kam es jetzt zu der Anklage an dich, Jan? Also dazu genau nochmal zu sagen, dass natürlich den Anwohnerinnen, den neu hinzugezogenen, denn sind die Menschen, die an dem Platz sind, nicht nur ein Dorn im Auge, sondern natürlich rufen die dann auch die Cops. Und die Cops kommen regelmäßig und schikanieren die Menschen, die da auf dem Platz sind, also People of Color, eher ärmere Menschen, die da den Platz suchen, um sich mit anderen Menschen zu treffen. Also für ganz verschiedene Menschen, die da den Platz nutzen, werden dann von den Cops schikaniert und das Platz ist zum Teil auch verwiesen. Und an dem einen Abend im Juni war es dann so, dass dann auch wieder die Cops gerufen wurden und da dann aber gesagt wurde, nein, wir haben jetzt einfach keinen Bock mehr auf permanente Schikane und wir werden jetzt hier nicht einfach weggehen, sondern wir werden die Interessen einfach auch mal durchsetzen und deswegen Cops haut ab. Und die Cops sind dann auch tatsächlich gegangen. Und das war erstmal ein ganz entspannter Abend so weiterhin. Und ja, dann habe ich Anfang letzten Jahres, habe ich vom K14, also das Kommissariat 14, das ist die Staatsschutzabteilung, habe ich eine Vorladung bekommen, wo ich dann erstmal total irritiert war, so, weil ich dann das Datum auch gesehen habe, worum es gehen soll und ich einfach wusste, dass ich da an dem Abend nicht da war. Also ich war wirklich nicht da.